Erster Jahwe, denk an uns. Sieh unser großes Unglück. Zweiter fremde Leute haben unser Land. Andere Menschen wohnen in unseren Häusern. Dritter, wir haben keine Väter mehr. Unsere Mütter sind jetzt allein. Vierter, wir müssen für unser Wasser bezahlen. Auch das Holz kostet viel Geld. Fünften, Feinde jagen uns. Wir sind müde. Wir dürfen nicht ausruhen. Sechster, wir baten Ägypten und Assur um Hilfe. Wir wollten Essen haben. Siebter, unsere Väter machten Fehler. Sie sind tot. Wir leiden wegen ihrer Fehler. Achte, Sklaven sind jetzt unsere Chefs. Niemand hilft uns gegen sie. Neunter, wir suchen Essen. Das ist sehr gefährlich. Wir haben Angst vor Waffen und Krankheit. Zehnter, unsere Haut ist heiß wie ein Ofen. Wir haben großen Hunger. Elfter, Männer taten Frauen in Zion weh. Das passierte auch jungen Frauen in Juda. Zwölfter, sie töteten wichtige Männer. Sie haben keinen Respekt vor alten Leuten. Dreizehnter, junge Männer müssen schwer arbeiten. Kinder fallen unter dem schweren Holz hin. Vierzehnter, alte Männer sitzen nicht mehr am Tor. Es gibt keine Musik mehr. Fünfzehnter, wir sind nicht mehr froh. Wir tanzen nicht. Wir weinen nur. Sechzehnter, wir haben unsere Krone verloren. Wir haben böse Dinge getan. Siebzehnter, unser Herz ist krank. Wir können nicht mehr gut sehen. Achtzehnter, der Berg Zion ist kaputt. Dort laufen jetzt Füchse herum. Neunzehnter, aber du, Jahwe, bleibst König. Du bleibst für immer. Zwanzigster, warum vergisst du uns? Warum lässt du uns so lange allein? 21. Bring uns zurück zu dir, Jahwe. Mach alles wieder gut wie früher. 22. Hast du uns ganz verlassen? Bist du sehr böse auf uns?